北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. Guten Tag, ich bin Detlef Gärtner. 欢迎您继续收听广播系列讲座《德语三百句》。在这次节目中，我们学习第14课，在餐馆。 Jetzt lernen wir Lektion 14, im Restaurant. 在开始学习新的一课前，我们先复习一下上次课学习的内容。上一课我们学习了怎样在旅馆订房间，询问房间的价格。现在请您听一个小对话。Ich möchte ein Zimmer bestellen. Haben Sie noch Zimmer frei? Ja, möchten Sie ein Doppelzimmer oder ein Einzelzimmer? Ein Doppelzimmer mit Bad. Wie viel kostet ein Doppelzimmer mit Bad? 100 Mark mit Frühstück. Wie lange bleiben Sie hier? Eine Woche. 请您再听一遍这个对话。Ich möchte ein Zimmer bestellen. Haben Sie noch Zimmer frei? Ja, möchten Sie ein Doppelzimmer?Oder ein Einzelzimmer? Ein Doppelzimmer mit Bad. Wie viel kostet ein Doppelzimmer mit Bad? 100 Mark mit Frühstück. Wie lange bleiben Sie hier? Eine Woche. 今天我们学习在餐馆里怎样找座位、订饭、要饮料、付账。在德语里称男服务员为 Herr Ober, 称女服务员为 Fräulein。Fräulein 为小姐的意思，我们先来读一读这两个称呼。 Herr Ober, Herr Ober, Fräulein, Fräulein。 到了饭店或餐馆找座位时，可以这样问服务员。 Herr Ober, ist dieser Tisch frei? 服务员，这张桌子空着吗 ？Herr Ober, ist dieser Tisch frei? Herr Ober.Ist dieser Tisch frei? 如果要问一位女服务员呢 ？Fräulein, ist dieser Platz frei? 小姐，这个位子空着吗 ？Fräulein, ist dieser Platz frei? Fräulein, ist dieser Platz frei? 如果您想要的座位有人预定了，服务员会这样告诉您 ：Hier ist leider schon reserviert. 对不起，这儿已有人预定了。 Hier ist leider schon reserviert. Hier ist leider schon reserviert. 现在请听我们的一位朋友怎么找座位的。Herr Ober, ist dieser Tisch frei? Hier ist leider schon reserviert. Aber dort ist ein Tisch frei. 请再听一遍。Herr Ober, ist dieser Tisch frei? Hier ist leider schon reserviert.Aber dort ist ein Tisch frei. 找到座位后，可以请服务员把菜单拿给您。 Bringen Sie uns bitte die Speisekarte. 请给我们拿菜单。 Bringen Sie uns bitte die Speisekarte. Bringen Sie uns bitte die Speisekarte. 看完菜单后，服务员常会问您是否选好了饭菜。这个句子是这样说的。 Haben Sie schon gewählt? 您选好了吗 ？Haben Sie schon gewählt? Haben Sie schon gewählt? 在德国吃饭，一般先要汤，再要主菜。比如，您想要一个西红柿汤。 Ich möchte eine Tomatensuppe. 我要一个西红柿汤。 Ich möchte eine Tomatensuppe. Ich möchte eine Tomatensuppe. 另外，您可能还想要一份维也纳风味的炸肉排和凉拌菜。 Ich möchte ein Wiener Schnitzel mit Salat. 我想要一份维也纳风味的炸肉排和凉拌菜。 Ich möchte ein Wiener Schnitzel mit Salat. Ich möchte ein Wiener Schnitzel mit Salat. 这时服务员还会问您要什么饮料。 Was möchten Sie trinken? 您要喝什么？ Was möchten Sie trinken? Was möchten Sie trinken? 如果您想要一杯矿泉水可以说。 Ich möchte ein Mineralwasser. 我想要一杯矿泉水。 Ich möchte ein Mineralwasser. Ich möchte ein Mineralwasser. 在订饭或要饮料时，也经常说简单的句子，比如说要个咖啡。 Einen Kaffee bitte. 一个咖啡。 Einen Kaffee bitte. Einen Kaffee bitte. 现在我们可以用学过的句子订饭了。下面听一个对话。 Haben Sie schon gewählt? Ja, ich möchte eine Tomatensuppe und ein Wiener Schnitzel. Was möchten Sie trinken? Ein Mineralwasser, bitte. Möchten Sie noch etwas? Nein. Eine Tomatensuppe, ein Wiener Schnitzel und ein Mineralwasser. Ja. 在对话中，服务员用了一句 Möchten Sie noch etwas? 意思是还要点什么东西吗？请再听一遍这个对话。 Haben Sie schon gewählt? Ja.Ich möchte eine Tomatensuppe und eine Wiener Schnitzel. Was möchten Sie trinken? Ein Mineralwasser, bitte. Möchten Sie noch etwas? Nein. Eine Tomatensuppe, ein Wiener Schnitzel und ein Mineralwasser. Ja. 开始吃饭时，德国朋友都会说一句，祝您胃口好。德语的说法是 Guten Appetit. 祝您胃口好。 Guten Appetit. Guten Appetit. 吃饭时需要什么东西可以找服务员要，比如少一份餐具可以这样说。 Fräulein, hier fehlt ein Besteck. 小姐，这里少一份餐具。 Fräulein, hier fehlt ein Besteck. Fräulein, hier fehlt ein Besteck. 饭后找服务员结账可以这样说。 Herr Ober, bitte zahlen. 服务员，请算账。 Herr Ober, bitte zahlen. Herr Ober, bitte zahlen. 在这里要提醒朋友们一下，在饭店吃完饭后，一般习惯给服务员小费，这也是饭店服务员的一笔重要收入。给多少视情况而定，通常在付钱时给一个零头就行了。下面听我们的一个对话。Herr Ober, bitte zahlen. Hat es Ihnen geschmeckt? Ja, sehr gut. Hier ist die Rechnung. 19 Mark, bitte. Dankeschön. 对话里有这样一句话 Hat es Ihnen geschmeckt? 汉语的意思是饭菜的味道好吗 Die Rechnung 是账单的意思。我们再听一遍这个对话。Herr Ober, bitte zahlen. Hat es Ihnen geschmeckt? Ja, sehr gut. Hier ist die Rechnung. 19 Mark, bitte. Dankeschön. 听众朋友们，今天的节目到这里就要结束了。感谢您的收听，咱们下次节目再见。 Auf Wiederhören. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always one reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Beautiful release. Memory seeps from my veins.